Sorgen mach ich mir gern viele. Um uns blüht das Geschäft mit der Angst. Sieh die Zeichen der Apokalypsen, vor denen du zitterst und bangst. Killt uns ein Vulkanausbruch oder erledigt uns der Asteroid? Sind wir schon weg vor dem Ende und kriegen das Ende nicht mit? Denn heute war gestern noch morgen, morgen gibt's heute noch nicht. Morgen, das reimt sich auf Sorgen, doch Sorgen mache ich mir nicht. Gibt es ein Leben nach dem Tode, wie man es uns oft gesagt? Ich weiß nicht, nur eines ist sicher, vor dem Tode, da findet eins statt. Die vier apokalyptischen Reiter, Krieg, Hunger, Krankheit und Tod, machen heute irgendwas mit Medien, verdienen im Fernsehen ihr Brot. Denn heute war gestern noch morgen, morgen gibt's heute noch nicht. Morgen, das reimt sich auf Sorgen, auf viel anderes reimt es sich nicht. So lass denn das Morgen erst kommen, gib dem neuen Tag eine Chance. Bestell dir im Internet Schuhe und schrei vor Glück, wenn du kannst. Am Ende ist Schluss, das ganz sicher, auch ohne die Schwarzmalerei. Doch bis jetzt ist es gut gegangen und morgen, da wird alles neu. Denn heute war gestern noch morgen, morgen gibt's heute noch nicht. Morgen, das reimt sich auf Sorgen, doch Sorgen mache ich mir nicht. Ja! Yeah.